Herzlich willkommen zur 6. Ausgabe von Filmflimmern. Heute mal nur mit Gabi und mir, Niklas. Ja, bei der letzten Ausgabe waren wir nur zu dritt. Jetzt sind wir nur zu zweit. Ich hab mir das mal durch. Nächste Ausgabe, man munkelt. Du hast in der letzten Ausgabe, hast du irgendwas erzählt davon, von wegen, wir werden, die Routine muss reinkommen. Und ja, so. Ne? Die Routine, Routine ist jetzt, wann haben wir, warte, ich guck mal auf die Website. Filmflimmern.de. Letzte Ausgabe am 16. März. März. Oh. Wir haben den 25. Mai. Ja. Weißt du nicht, was passiert ist? Wir hatten gesagt, wir wollten mal eine Osterpause machen. Damit fing es, glaube ich, an. Osterpause. Zuerst war es so, ja, nächste Woche. Ja, wir machen eine Osterpause. Ja, schrecklich. Was haben wir hier? Wir selber erzählen heute mal ein bisschen was über Gerüchte und so ein paar Sachen. Ich muss dazu sagen, ich war echt wenig im Kino letzte Zeit. Warst du oft im Kino? Auch nicht so, ne? Ich habe einen Film gesehen, den ich in die Empfehlung reingesetzt habe. Runterscroll. Und das war so meine Sache. Da steht doch gar nichts drin im Etherpad. Ach, das war ja auch noch eine Odyssee. Unser Etherpad war da war auch noch sehr genau. Das Etherpad ist ja irgendwie von Google gekauft worden. Etherpad, also Etherpad ist so ein Dienst gewesen, da konnte man editieren, also zusammenschreiben, so wie die Google Wave, und aber halt nur ein bisschen rudimentärer. Und darauf haben wir uns rumgetrieben und wir haben da unsere Ideen zusammengesetzt und das ist uns dann auch irgendwann weggefallen und dann haben wir versucht, uns noch zu retten und irgendwie ist alles durcheinander gekommen, das kam noch dazu. Oh. Scheiß auf die Cloud. Viel Kram. Naja, was haben wir hier? News und Gerüchte. Jetzt gerade im Kino läuft ja Prince of Persia, Sense of Time, der Sand der Zeit. Ich habe das Computerspiel gespielt, Fabi hat es nicht gespielt. Wie fandest du den Trailer? Ich fand den, glaube ich, nicht so besonders. Ich habe, glaube ich, auch letztes Mal schon drüber rumgeheult. Weil der war mir zu computerspiellastig. Also ich bleibe der Meinung nach, Filme, also Computerspiele kann man nicht verfilmen. Oder nur sehr schwer. Ist sehr schwer. Was okay, Tron. Das ist ja kein Computerspiel, so ein Gut, aber das sind Computerspiele. Das Elementare, was man ja hört, ist ja dieser Sand der Zeit und der gilt es ja zu kontrollieren. Und dann gibt es so verschiedene Elemente im Spiel. Und wo ich nicht genau weiß, na klar, das Spiel an sich ist sehr, da geht das sehr akrobatisch zu und das kriegst du im Film natürlich auch hin und sowas. Und dieses Element, die Zeit zu kontrollieren und alles und wie sie das rumbringen im Film, weiß ich halt auch noch nicht. Und das haben sie im Trailer halt auch nicht gezeigt. Der Film ist zwar schon draußen, aber wir haben ihn beide noch nicht gesehen. Das heißt, also ich habe nur durchgelesen, dass er ein sehr schöner Sommerblockbuster sein soll. Geschichte natürlich nicht so ganz oben, aber es lohnt sich, den zu gucken. Und ich glaube, man müsste sich den sowieso mal angucken. Besonders ich eigentlich als Fan der Serie. Und also meine Freundin war jetzt nicht so begeistert. Sie meinte so, ja, kann man gucken. Ja, war gut, sie ist schon drin? Ja, die war drin. Ach so. Gestern, glaube ich, ja, gestern. Ach so. Und ich muss noch sagen, als ich den Trailer... Ach, genau. Ich bin, glaube ich, am Wochenende mich aufgewacht. Und was macht man da? Man schaltet ProSieben ein. Steven Gätchen, oder wie der heißt, ne? Aha. Dieses Making-of. Ach, ja, genau. Ja. Ich weiß nicht, der Film reißt mich überhaupt nicht mit. Ich weiß, also im Moment, auch gerade Iron Man ist ja auch gerade im Kino. Ja. Ne? Der erste Teil war zwar cool und ich glaube, ich habe den auch im Kino gesehen, aber ich habe null Drang, den neuen Teil davon zu sehen, weil. Soll auch nicht so gut sein. Ja, weil ich habe schon dieses innere Gefühl, dass es 0815 wird. Ja, Fortsetzungen haben ja immer so ein bisschen. Ja, genau. Die Angst, da hat man immer die Angst, dass es irgendwie nicht so gut wird. Genau. Ja, Prince of Persia. Mit dem ehemaligen Donnie Darko. Ist das wirklich Donnie Darko? Das ist wirklich Donnie Darko. Man sieht, glaubt es kaum, aber es ja, ist ich wirklich, find, das ist wirklich echt, Donnie Darko. Ist das dieser Jake Gyllenhaal? Ja, das ist ja, Donnie jetzt, Darko. Jetzt gehe ich bei Wikipedia rein und gucke mir das an, ob das wirklich stimmt. Das ist der wirklich. Ja. Mhm. Ich finde, auf jeden Fall passt der sehr da rein als stimmt. Als Akteur für den Prinzen. Sieht auch sehr aus wie in den Spielen, finde ich. Ja, das muss ich sagen. Also wenn man sich die Spiele anguckt, die Bilder davon und wie er aussieht, da sieht er auf jeden Fall danach aus. Okay, das sind ja auch schon 9 Jahre, die dazwischen liegen. Ja, also da war ja noch sehr jung. Wie alt ist der? 20 und jetzt nochmal 9 Jahre drauf. 30 ist er. Ja. 30. Kannst mal sehen. Ja, Prince of Persia, muss man sich mal angucken. Was auf jeden Fall mein kleiner Geheimtipp, glaube ich, in der nächsten Zeit wird, das ist am 3. Juni, ist die Premiere von Splice. Haben wir letztes Mal schon drüber geredet? Hatten wir letztes Mal angeredet. Ich weiß nicht, wie weit. Das war halt dieser Horrorfilm, wo diese genetischen Experimente... Ich glaube, das hatten wir sogar schon ziemlich ausgeführt. Ja, hatten wir auch gesagt. Diese genetischen Experimente gehen halt da nicht schief, aber sie nehmen ihre eigene Geschichte und was man als Böse tun kann, wenn man mit dem genetischen Code des Menschen experimentiert. Was ja auch immer in den Medien ist und so. Sollte man sich angucken, ist auch wieder ein neuer Trailer rausgekommen. Na, was heißt neu? So neu, wie wir jetzt hier auch gerade wahrscheinlich die News erzählen. Ja, das ist alles top aktuell. Also, das ist jetzt so als Alibi. Wir machen gerade diese Sendung hier, um wieder auf den Stand 0 zu kommen. Also, dann sind wir auf 0 und können wieder neu anfangen und können sagen, oh, wir haben die letzte Folge nur vor 2 Wochen gemacht. Also können wir mal wieder loslegen. Ja, super. Ja. Auf jeden Fall reingucken, Splice. Bin ich sehr gespannt auf den Film. Finde ich eigentlich so, ist in diesen Top-Sachen so Splice und Tron sollte man sich alles angucken. Ja, Tron sowieso. Ja, klar, auf jeden Fall. Nico würde sich wahrscheinlich noch dieses Inception hier reinsetzen. Darüber wird er wahrscheinlich nächstes Mal was erzählen. Ja, weil sonst wird er uns abhacken, wenn er jetzt hier drüber reden, dass er nicht da ist. Ja, Inception, ja, genau. Du hattest eben Iron Man 2 angesprochen. Da gibt es noch die Sache zu sagen, dass vor der Premiere von Iron Man 2 war ein ganz mysteriöser Trailer noch zu sehen. Und da heißt Super 8. Und Super 8 sind ja auch zum Beispiel diese alten Kameras und sowas. Inwieweit es das auch mit diesen Kameras zu tun hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wurde dieser Trailer gezeigt. Sehr mysteriös. Der Film selber wird von J.J. Abrams und Steven Spielberg gemacht. Wobei viele gesagt haben, als sie diesen Trailer gesehen haben, weil von J.J. Abrams ist ja auch Cloverfield. Und dass viele gesagt haben, ja, jetzt kommt Cloverfield 2 und so, weil da ist ja auch zum Schluss kein Spoiler, weil wird ja zum Schluss auch noch vieles offen gelassen eigentlich. Okay. Und Cloverfield 2 und so. Aber er hat gesagt, dass es nicht Cloverfield 2 ist, sondern eine eigenständige Story. Und irgendwie ist es ja dieses Etwas, was irgendwie verloren geht in die Welt hinausgelassen bei diesem Unfall. Ist aber auch schon so super lange her, dass ich den Film gesehen habe, Cloverfield. Ich habe ihn mir mal Ja, ich habe den auch geguckt. Ich habe ihn nicht im Kino gesehen oder so, aber es gab ja viele Warnungen damals bei Cloverfield, dass er schlecht wird. Und ich glaube, hätte ich ihn damals im Kino geguckt, Cloverfield. War das das in der U-Bahn, wo die da weggegangen sind? U-Bahn, ja, genau. Das war aber auch extrem cool. Shaky Cam und alles. War das schon? Das mache ich mir als Notiz, Cloverfield gucken. Ich finde das war bei Cloverfield ja auch so, dass viele Geheimniskrämereien da gemacht wurden und sowas. Ja. Und ich finde, das wird so, hier diese Super 8 so halt so ein bisschen virales Marketing so. Ja, genau. Dass man keine Ahnung hat, was da jetzt rauskommt, auf einen zukommt. Und deshalb macht den Film schon sowieso attraktiv. Ja. Und auch zumindest die beiden Namen natürlich auch. Also man denkt so, ja, J.J. Abrams und Steven Spielberg, das kann ja nicht so schlecht werden. Also gehe ich mal in den Film rein. Also ich habe Vermutungen, das muss irgendwas mit Außerirdischen zu tun haben. Wenn ja, da schon Steven Spielberg drin hängt und also schon alleine der hat ja schon viel damit gemacht. Und oh. Viel Spekulation. Wir müssen uns überraschen lassen. Es werden wahrscheinlich viele neue Sachen rausgekommen sein. Oder es sind jetzt schon neue News drin, wie wir auch verpennt haben. Kann ja natürlich auch sein. Mein Gott. Angucken das Ganze. Den Trailer kann man auch sehen auf YouTube zum Beispiel. Verlinkung kommt auch noch darauf. Kann man sich alles angucken. Dann habe ich hier noch hingeschrieben, Sachen, die geplant werden. Was war das denn? Ups, ich habe eine alte Folge hier laufen. Warum nicht? Sachen, die geplant werden, sind zum Beispiel der Film Anonymous von Roland Emmerich. Da geht es ganz trocken, es ist ein historischer Film, wird das werden. Es geht darum, um die Verschwörungstheorie. Also, dass die Bücher nicht von William Shakespeare selber geschrieben worden sind, sondern von Edward de Vere. Und der soll in Wirklichkeit diese ganzen Romane von Shakespeare geschrieben haben. Und es ist halt so eine Mischung aus vielen Sachen, sagt er. Es ist ein historischer Thriller und es sind viele Sachen halt da drin bei. Und mal gucken, was da passiert und was es für ein Film wird. Und ich finde, von Roland Emmerich ist man ja in letzter Zeit auch nur diese ganzen Katastrophenfilme und so bekannt. Ja. Und ich muss sagen, der Name Anonym. Anonymous. Erinnert mich immer an hier YouTube, hier Scientology. Weißt du? Das kann sein, weiß ich gerade nicht. Da hatte ich nämlich zuerst gedacht, so, hä, was ist denn das? Und dann habe ich mir das durchgelesen und dann komplett das andere dabei rausgekommen. Also, das hat mich auch ziemlich irgendwie, da finde ich, da hätte man auch noch einen cooleren Titel wählen können. Weiß nicht so. Mal sehen, vielleicht kommt da noch was. Oder ja. Es ist ja noch, also 2011. Ist ja noch die Chance für einen guten deutschen Untertitel. Ja. Also 2011. Auch, Anonymous, Aufbruch nach Shakespeare. Ja, oh mein Gott, wer war es wirklich oder so. Was für eine Überleitung. Pandora. Ja, Pandora, oh mein Gott. Was auf jeden Fall rauskommt, was auf jeden Fall hier draus ist, ist Avatar. Mhm. Es heißt nicht Avatar 2, sondern Avatar Navi. Und ja, wird wahrscheinlich irgendwie so frühestens 2012 wird das Ganze in die Kinos kommen. Wahrscheinlich eher 2013. Und es wird einfach der zweite Teil von Avatar. Die beiden Hauptdarsteller werden auch dabei sein, die Jake und Neytiri gespielt haben. Das sind ja mal Sam Worthington und Zoe Saldana. Und das wird eher jetzt auf dem Planeten bleiben und das wird halt in die Ozeane von Pandora reinkommen. Was da noch für Lebewesen sind, weil ich weiß, also über die Geschichte weiß ich noch nicht viel, da weiß man nicht viel, aber ich glaube, ich hoffe, dass es nicht, entweder es kann, ich hoffe, dass es sich verbessert, auch von der Geschichte her. Weil jetzt hat er ja auch, um ein bisschen böse zu sein, hat er auch die Möglichkeit, eine eigene Geschichte zu schreiben. Ich weiß es nicht und das weiß noch keiner. Aber das letzte war ja eher so Pocahontas, ne? Hat mir immer gesagt. Ja. Auch noch ein super Bild, das hau ich in die Shownotes rein. Springen wir einfach weiter, wenn wir schon außerirdisch sind. Planet der Affen wird auch neu verfilmt. Rise of the Apes wird es heißen, also ja, Peter Jackson ist dabei. Mehr gesagt, Peter Jackson ist Animationsfirma. Sie wird die ganzen Affen animieren und sowas. Die ganzen Affen. Die ganzen ja, die brauchen keine Schauspieler mehr. das Ganze wird 2011 rauskommen. Und die haben halt schon ein bisschen grob umrissen, worum es halt geht, weil Planet der Affen geht es halt immer darum, dass die Affen halt über sich, über den Menschen rüberschwingen und immer die entweder die Weltherrschaft schon längst ergriffen haben und die Menschen eher so eine kleine mindere Rasse geworden sind oder Haustiere von den Affen oder Sklaven und sonstige Sachen. Und meistens ist es halt immer so in diesen Filmen, die früher schon rausgekommen sind, dass jemand aus unserer heutigen Zeit durch Zufall in diese Welt reinkommt. Und manchmal ist es halt in der Zukunft, dass es da schon ist, was jetzt irgendwann rauskommt. Oder es ist ein Paralleluniversum und viele verschiedene Sachen. Und hier geht es einfach darum, dass der Mensch selber daran schuld ist, dass er die Affen intelligenter gemacht hat und die Affen sich irgendwann über den Menschen erheben und dass da halt ein Krieg ausbricht und diese zwei großen Intelligenzen gegeneinander kämpfen und sich über den Menschen erheben wollen. So die typische Planet der Affen-Szenario. Ja. Was soll ich dazu sagen? Was haben wir groß erzählt? Ich habe mich damit nicht beschäftigt. Wir machen einfach diesen Null-Status. Wir erzählen einfach mal großartig was. Weißt du, wir werden alle voll hier, alle nicht Follower, sondern Abonnenten unsubscribe. Glück. Nein. Wir werden besser, wir kriegen es noch hin. Glaubt an uns. Was ich aber auf jeden Fall selber noch sagen muss, was ich noch nebenbei gefunden habe, ist, als großer Fan, wenn man sagt ja immer, wir machen das ja auch gerne, Filme drehen und sowas. Und so große Filme und sowas sind ja sehr teuer. Und diese ganzen Sachen, es gibt ja auch im Internet gibt es ja auch diese Open-Source-Szene einfach zum Beispiel. Und dass viele Leute sich auf der Welt zusammengeschlossen haben, um einen Film zu drehen. Und dieser Film heißt Project London. Und das sind zum Beispiel, werden computeranimierte Figuren oder auch Objekte in diesem Film mit der Animationssoftware Blender da verwirklicht. Das ist auch eine Open-Source-Software, die kann man selber, kann man sie runterladen, ist alles frei und so. Und nach diesem Prinzip geht halt dieser Film und wird dieser Film entwickelt. Und das ist ein sehr interessanter, mit einem sehr fröhlichen, also ich finde der Soundtrack, habe ich mir sofort gekauft, das Lied geht einen sehr ins Ohr. Und es ist ein Science-Fiction-Film. Und ich finde, man sollte sich das alles einfach mal angucken. Das geht darum, dass nach dem Zweiten Weltkrieg eine außerirdische Rasse auf die Erde gekommen ist und da verschiedene Dinge zu dem Planeten gebracht hat und was es da für Probleme gibt auf dem Planeten und die ganze Geschichte. Wie den Trailer zu dem Film kann man auch auf der Webseite sehen. Kann man bei Vimeo sich angucken. Link ist dabei. Ja, ich denke, eigentlich sollten wir schon einen Schlussstrich machen. Ja. Ab ins Kino, würde ich mal kurz sagen, Wir waren nicht im Kino. Aber wo wollen wir hingehen? Ich würde sagen, Iron Man 2 und Prince of Persia. Prince of Persia? Persia. Also ich würde auch lieber Prince of Persia nehmen als Iron Man. Sex in the City kommt doch heute raus. Ich wollte es auch gerade sehen. Das könnte natürlich auch was für unsere Mitfreunde werden, aber ich weiß es nicht. Wenn ihr was erzählt, wenn ihr noch irgendwie eine Alternative braucht, guckt euch Sex in the City an. Sex in the City 2. 2, genau. Ich habe gehört, das soll in Arabien spielen oder so. Ich habe den Trailer geguckt, das ist alles sehr wüstig. Ja. Ach so, Alice im Wunderland ist ja auch im Kino. Hm. Oder schon ewig im Kino. Und wir haben ja bis dahin keine Folge gemacht. Und den hatte ich noch geguckt. Und ich muss sagen, echt ein blöder Film. In 3D? In 3D geguckt. Weil in 2D wurde ja nicht angeboten, sonst hätte ich den auf jeden Fall. Echt nicht? Nee, bei uns hier war nur irgendwie 3D. Oder zumindest noch zu den Terminen, wo meine Freundin dahin wollte. Hm. Echt total blöd. Also wirklich. Hat keinen Spaß gemacht. Also dieses 3D, dieses Pseudo-3D geht gar nicht. Also das war echt nervig. Und ich konnte auch mit der Story nicht fernsehen, ich gebe es ja zu. Aber irgendwie keinen Fuß zusammengefunden. Also war nicht gut. Also war wirklich nicht gut. Hm. Und dann halt sagst du an den Schauspielern, dass dir irgendwie Schauspieler nicht gefallen haben? Und einfach echt nur die Geschichte. Das ist einfach so ein Film wie Charlie in der Schokoladenfabrik. Das ist ja auch mit Johnny Depp. Der Grinch. Charlie und der Schokoladenfabrik. Dieses mit der Katze. Und jetzt, wie heißt der? Alice im Wunderland. Das reiht sich in einer Reihe ein, die ich nicht ab kann, die Filme. Ich weiß nicht. Das ist dieser Stil. Ja, ich weiß, was du meinst. Dieses pastellfarbene bis glitzernde und alles. Und schubbert mich den Rücken. Ja, ich würde sagen, wir schenken uns die Empfehlung der Woche, weil wir jetzt hier die Sendung. Wir müssen uns auch den Sendungstitel ausdenken. Sendung. Null-Status. Ja, Null-Status. Ja, das ist nicht schlecht. Und dann sind wir wieder in alter Frische. Hoffentlich. Und ich werde. Locker und flockig dabei. Locker und flockig, alle zusammen. Und wir werden uns wieder alle zusammensetzen und Filmflammer-Folgen machen und über die 10 kommen. Die 10. Folge, auf jeden Fall. Ziel ist 10. Ziel ist 10 und noch viel mehr. Ziel ist 10. Und dann bis in die Unendlichkeit und noch viel weiter. Ja. Auf jeden Fall. Yay. Danke. Okay, ciao, Leute. Tschüss.